Good morning, our wonderful friends. Guten Morgen, unsere wundervollen Freunde. We are back talking about irritability. Wir sind zurück und sprechen über Reizbarkeit. I'm going to give you some examples of irritability. Ich gebe dir einige Beispiele für Reizbarkeit. You know, that are just the most common ones. Die gängigsten. We get irritated because we think people demand too much from us. Wir sind gereizt, weil wir denken, dass die Menschen zu viel von uns verlangen. You know, sometimes this might be the case. Manchmal mag dies der Fall sein. But think about it. It's not even their fault that you get irritated. Aber denk darüber nach. Es ist nicht ihr Fehler, dass du gereizt bist. Because if people demand something from you that you're not supposed to do, wenn Leute etwas von dir verlangen, das du nicht tun sollst, you simply smile and say, no. Dann lächelst du einfach und sagst, nein. What do we do? Was machen wir? We are so insecure that we can't say no. Wir sind so unsicher, dass wir nicht Nein sagen können. We are so afraid to be rejected by the others. Wir haben so Angst, von den anderen abgelehnt zu werden. So we don't say no. So sagen wir nicht Nein. And then we get irritated. Und dann sind wir gereizt. But it's not even their fault. Dabei ist es gar nicht ihre Schuld. But this is such a common thing, such a common reason for irritation. Doch das ist ein so häufiger Grund für Reizbarkeit. That, you know, people ask things of us that we're not even supposed to do and we cannot do. Menschen bitten uns, Dinge zu tun, die wir nicht einmal tun sollen und so gar nicht tun können. Then another thing that is very common that irritates people. Etwas anderes, was auch sehr bekannt ist und Menschen reizt, ist, is that when other people put their burdens upon us. Wenn uns andere Menschen ihre Lasten auferlegen. You know, I used to be one of those people. Ich war so ein Mensch. I took the burden of everybody. Ich nahm die Last von allen Leuten. I mean, it doesn't matter who needed something from me, I did it day or night. Egal wer etwas von mir brauchte, ich tat es Tag und Nacht. It wasn't because I honestly just wanted to love and be kind to people. Es war nicht, weil ich aufrichtig, nett und liebend zu den Leuten sein wollte. Because I had never learned to understand a powerful truth. Sondern weil ich nie gelernt habe, eine kraftvolle Wahrheit zu verstehen. One day my eyes opened. Eines Tages öffneten sich meine Augen. In Galatians 6 there are two statements. In Galater 6 gibt es zwei Aussagen. Paul says this. Paulus sagt dies. Carry one another's burden. Einer trage des anderen Last. And by doing so, you fulfill the law of Christ. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. And we know that the law of Christ is to love. Und wir wissen, dass das Gesetz von Jesus ist, zu lieben. He said, a new law I give unto you, a new commandment, that you love one another. Er hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebet. But in the same context in Galatians 6, aber im gleichen Kontext in Galater 6, Paul says, let everybody carry his own burden. Paulus sagt, jeder trage seine eigene Last. And I was confused. Und ich war verwirrt. I thought, so do I have to carry everybody's burden or does people have to carry their own burden? Ich dachte, muss ich jetzt die Last der anderen tragen oder muss jeder seine eigene Last tragen? And then I looked it up in the original Greek. Dann schaute ich es im Originalgriechischen nach. And there are two different words in the Greek. Im Griechischen gibt es zwei verschiedene Worte. One of them is a burden that is so big that it will crush you. Eines ist eine Last, die so groß ist, dass sie dich erdrücken wird. So the unexpected burdens of life. Die unerwarteten Lasten des Lebens. You suddenly lose your spouse. Plötzlich verlierst du deinen Ehepartner. Or something horrible happens, a terrible accident that you didn't expect. Oder etwas Grauenhaftes passiert, ein schrecklicher Unfall, mit dem du nicht gerechnet hast. That's the burden that suddenly comes and overwhelms you. Das ist die Last, die plötzlich kommt und dich überwältigt. And that's the burden we carry for one another. Das ist die Last, die wir füreinander tragen. But when the Bible says everybody carry his own burden, wenn die Bibel sagt, jeder trage seine eigene Last, the Greek word means something like this. Dann bedeutet das griechische Wort so etwas wie, that the daily backpack that is part of life, you have to carry yourself. Der tägliche Rucksack, der zum Leben gehört, musst du selber tragen. Your problems at your job. Deine Probleme am Arbeitsplatz. Your difficulties in your family. Deine Schwierigkeiten in der Familie. Just the daily difficulties that are part of life. Einfach die täglichen Schwierigkeiten, die zum Leben gehören. Those you have to carry yours and I have to carry mine. Du musst deine tragen und ich muss meine tragen. So what happened? Was passiert? People don't want to carry their daily backpack. Menschen wollen ihren täglichen Rucksack nicht tragen. So they come and give it to you. So kommen sie und geben ihn dir. And they manipulate you. Und sie manipulieren dich. They control you. Sie kontrollieren dich. And you allow yourself to be manipulated by somebody else's backpack. Und du erlaubst es dir selber, dass du vom Rucksack, der Last eines anderen, manipuliert wirst. And then what happens? Und dann was passiert? You get irritated. Du bist gereizt. And if you said to them, no, that's your backpack, carry it yourself, they get irritated. Und wenn du ihnen sagst, nein, das ist dein Rucksack, trage ihn selber, sind sie gereizt. So they manipulate you with their irritation. Dann manipulieren sie dich mit ihrer Gereiztheit. You know what I learned? Weißt du, was ich gelernt habe? Your anger is your problem, even if it's towards me. Dein Ärger ist dein Problem, sogar wenn er gegen mich gerichtet ist. If you're irritated towards me, that's not my problem. Wenn du über mich gereizt bist, dann ist es nicht mein Problem. Even if you're irritated because I did something very wrong. Sogar wenn du gereizt bist, weil ich etwas sehr Falsches gemacht habe. Your irritation is still your problem. Deine Gereiztheit ist immer noch dein Problem. What is my problem is that I did something wrong. That's what I need to ask forgiveness for. Was mein Problem ist, ist, dass ich etwas falsch gemacht habe. Dafür muss ich um Vergebung bitten. So people get irritated because of this simple thing they don't understand. Menschen sind gereizt über dieses einfache Ding, das sie nicht verstehen. You know, I had to teach this to Clayton. Ich musste dies Clayton lehren. Clayton, I will not carry your backpack. Clayton, ich werde deinen Rucksack nicht tragen. That's yours. Das ist deiner. I'm gonna help you with the big burdens of life. Ich werde dir mit den großen Lasten des Lebens helfen. The rest you carry. Den Rest trägst du. And he's become a wonderful, fine young man in a very short time. Und er wurde in kurzer Zeit ein ganz toller Mann. So don't allow these things to cause irritation. Erlaube es nicht, dass diese Sachen dich reizen. It's not worth it. Es lohnt sich nicht. See you tomorrow. Sehe dich morgen.